Kundgabe 5049. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.01.1951. Viele Wege, ein Ziel. Rechte Glieder der Kirche. Ergänzet euch, aber trennet euch nicht. Wandelt gemeinsam, aber geht nicht verschiedene Wege, so ihr alle das eine Ziel habt, zu mir zu gelangen, mein Angesicht zu schauen und selig zu sein in Ewigkeit. Wisset, dass ich jeden einzelnen Menschen bewerte, seinem innersten Wesen nach, und dass ich keinen verwerfe, wenngleich er sich nicht mir zuwendet. Denn dieser ist ein irrendes Kind, das nur meine Gnade und Barmherzigkeit benötigt, nicht aber meinen Zorn. Also stehe ich auch allen Irrenden bei und dränge sie sanft auf den rechten Weg, der zu mir führt. Ein jeder wird anders bedacht, doch das soll euch nicht glauben lassen, dass er darum nicht zum Ziele gelangen könnte. Wer nur nach mir verlangt, den ziehe ich auch empor. Darum bekämpft einander nicht und trennet euch nicht, sondern streitet gemeinsam im letzten Kampf auf dieser Erde. Für mich gibt es dann nur eine Schar, deren Heerführer ich bin, die im Glauben stehen an Jesus Christus und so nach seinen Namen an ihrer Stirn tragen. Nur eines beachte ich, und das ist von Wichtigkeit, wie weit ihr Glaube ein lebendiger ist. Dass sie Jesus Christus mit dem Munde bekennen, reiht sie noch nicht in die Schar der meinen ein, sondern dass sie wahre Christen sind, die ein Leben führen in der Nachfolge Jesu und dadurch zu einem lebendigen Glauben gelangt sind. Das ist entscheidend, um zu meiner kleinen Herde, deren Hirt ich bin, gezählt zu werden. Und solange sich die Gemeinden gegenseitig bekämpfen, fehlt ihnen auch dieser lebendige Glaube, weil ihnen dann auch die Erkenntnis fehlt, was ich unter der von mir gegründeten Kirche verstehe. Rechte Glieder dieser meiner Kirche verstehen sich, wenngleich sie verschiedenen Konfessionen und Geistesrichtungen angehören. Rechte Glieder suchen einander und sind beglückt, sich gefunden zu haben, und rechte Glieder stehen in innigster Verbindung mit mir selbst, weil sie nach meinem Wort verlangen und es auch erkennen als rechte Speise und rechten Trank. Rechte Glieder meiner Kirche stoßen sich nicht an Äußerlichkeiten und legen auch auf Äußerlichkeiten keinen Wert, sondern die Liebe zu mir erfüllt sie, sowie auch die Liebe zum Nächsten. Und daraus folgend ist auch der Geist erweckt und belehret sie recht, so dass sie einander erkennen und nichts mehr wiedereinander haben. Sie streben dann gemeinsam zur Höhe, einer dem anderen helfend, so der Aufstieg schwierig ist. Denn sie gehen dann einem hohen Ziel entgegen. Sie kehren heim ins Vaterhaus. Und ich komme ihnen entgegen und zeige mich ihnen. Denn wer mich ernstlich begehret, dem nahe ich mich. Ich komme ihm als Freund und Bruder entgegen und nehme alle meine Kinder väterlich an mein Herz und lasse sie ewig nicht mehr von mir. Amen.